Der große politische Knall ist ausgeblieben. Am Ende fehlten der Opposition 19 Stimmen für ein erfolgreiches Misstrauensvotum gegen Theresa May. 306 Abgeordnete stimmten für den Antrag von Labour, 325 aber, so der Speaker des Unterhauses, dagegen. The eyes to the right, 306. The nose to the left, 325. So the nose have it, the nose have it. Unlock! Das Abstimmungsergebnis war so mehr oder weniger erwartet worden. Trotz der krachenden Niederlage von Theresa May bei der Abstimmung im Unterhaus über den Brexit-Deal nur einen Tag zuvor. Denn selbst die Tory-Rebellen und Brexit-Hardliner haben kein Interesse an Neuwahlen. So wie sie Labour-Chef und Oppositionsführer Jeremy Corbyn zuvor noch einmal eindringlich in der Debatte eingefordert hatte. Das ist ein beispielloser Vorgang. Die Regierung hat die Unterstützung und das Vertrauen des Parlaments verloren. Sie sollte deshalb zurücktreten. Doch stattdessen breite Unterstützung für May selbst bei ihren schärfsten innerparteilichen Kritikern. Er liege bei der Europapolitik oft mit ihr über Kreuz, meinte etwa der Brexit-Hardliner Marc François. Doch in erster Linie sei er zunächst ein Konservativer. It is not exactly a secret that on European policy she and I have not seen entirely eye to eye. But I'm a conservative first and last. Yeah. Weil aber auch die nordirische DUP, parlamentarische Mehrheitsbeschafferin für die Tories, der Premierministerin ihre Unterstützung zugesichert hatte, konnten die Reihen erfolgreich geschlossen werden. Zumal auch May Neuwahlen kategorisch ablehnt. I believe that is the worst thing we could do. Ich glaube, das wäre das Schlimmste, was wir machen können. Das würde Spaltung bedeuten, wenn wir Einheit brauchen, Chaos, wenn wir Sicherheit brauchen und Verzögerung, obwohl wir Fortschritte benötigen. And it would bring delay when we need to move forward. Wie also kann die politische Lähmung im britischen Unterhaus beim Brexit überwunden werden? Diese Frage stand auch nach dem abgeschmetterten Misstrauensvotum sofort wieder im Vordergrund der politischen Diskussion. May hatte bereits zuvor parteiübergreifende Gespräche angekündigt, muss sie doch am kommenden Montag dem Parlament einen Plan B vorlegen. Nach dem Abstimmungserfolg jetzt wurde sie etwas konkreter. Wir müssen Lösungen finden, die mehrheitsfähig sind. Deshalb werde ich mehrere Treffen mit wichtigen Parlamentariern und Regierungsvertretern in den nächsten Tagen haben. Es wird individuelle Treffen mit den Chefs der im Parlament vertretenen Parteien geben und die beginnen in dieser Nacht. Immerhin auch ein vorsichtiges Angebot an den Labour-Chef, den May bislang bei der Lösungssuche konsequent ignoriert hat. Jeremy Corbyn steht allerdings ebenfalls unter verschärfter Beobachtung, auch in den eigenen Reihen. Denn inzwischen haben sich 71 Labour-Abgeordnete in einem offenen Brief für ein zweites Brexit-Referendum ausgesprochen, was Corbyn jedoch ablehnt. Von den Konservativen ganz zu schweigen. Gleichzeitig will die Opposition den politischen Druck weiter hochhalten. Ein neuliches Misstrauensvotum gegen die Regierung sei jederzeit möglich, heißt es drohend bei Labour.